zum goldenen Schein, was vom Chaos ausgespielt will Herrscher über allem sein. Erloschen ist so manches Licht, hat einst geleuchtet und gestrahlt, doch edel war's im Innern nicht, hat nur den Schein. Dann wendet sich nur diese Not, erwacht des Lichtes Widerstand. Seinem